Guck, sie wollen nicht, dass wir die Dinge hinterfragen. Nein. Blind sind und darum siehst du bling bling in Charts. Yeah. Simple Reime zwischen witzigen Bars, lustige Melodien mit Singalarm unter Kugelhagel. Demonstriert man im Iran, junge Tote nach Wahlen, doch die große Reportage gibt es nicht. Nur ein kurzer Spot, schon geht's gerade. Weg zum Klatsch und Tratsch, dem Show bis und Stars. Deutsche Kids müssen leiden, der Preis ist teuer wegen dem Dritten Reich, so als fing es grad vom Neuen an. Und wenn Ausländer sagen, es ist schön in Deutschland, kommt ein Bastard wie Sarazin, gießt Öl ins Feuer. Sie wollen kein Frieden, kein Frieden, nur ein Exempel, damit wir weiterhin fürchten, was wir nicht kennen, die Augen Blut unterlaufen. Denn ich schreibe über die Welt, wo reiche Händler Arme für dumm verkaufen. Kaufen, okay? Sahne muss jede Bar eine Träne eines Kinds, das davonläuft vor Tragik und Elend. Meine Songs so wie Tremper auf der Straße des Lebens, in der Hoffnung, du bleibst irgendwann stehen auf dem Weg und nimmst mich mit durch all das Leid, das ich täglich frisst. Funny Rap ist für die anderen, nichts für dich, nichts für mich, und während ich die andere verlasse, nehme ich dir mit all den Lyrics die Last. Guck, und mir egal von welchem Dreck du rappst, eine hörte Afro-Schrei und send ich SOS. Ich leg dir auch mein Ohr auf die Schiene, während andere vor Bons chillen und Züge genießen. Aus der schönsten Stadt der Welt, hier gibt's nicht nur Slums. Doch Probleme zu ignorieren wäre ignorant. Und solange Jugendliche leiden in dem Land, hab ich anstelle einer Waffe einen Stift zur Hand und schreibe auf die Beats. Während du hin willst, wo du magst, will ich dorthin, wo man mich braucht, auf die Streets. Tätowierte Realität auf der Innenseite der Augenlider, so seh ich klar, auch wenn ich die Augen schließ. Okay, auch wenn sie es nicht sofort kapieren, meine Songs sind wie Formeln, geboren auf Papier. Ich bin eine Achtung, ob dort oder hier, sammelt Zuspruch auf meinen Weg, während ihr schlechte Worte verliert, okay? Sahne muss jede Bar eine Träne eines Kinds, das davonläuft vor Tragik und Elend. Meine Songs so wie Tremper auf der Straße des Lebens, in der Hoffnung, du bleibst irgendwann stehen auf dem Weg und nimmst mich mit durch all das Leid, das ich täglich frisst. Funny Rap ist für die anderen, nichts für dich, nichts für mich, und während ich die anderen verlasse, nehme ich dir mit all den Lyrics die Last. Das ist Sahne muss nie in meinem Leben, mochte ich Kriegsspiele, schmiss die Konsole in die Ecke, denn ich lieb Frieden. Von klein auf den Drang, denen zu helfen, die nie viel in der Tasche, dafür auf dem Herzen hatten in dieser Dreckswelt die Stimme für dein Leid, während andere am Feiern sind, im Zimmer sitzt und weint. Je über alle Grenzen, meine Fußspuren verschwinden mit der Zeit. Darum sagen sie, ich ginge ihnen zu weit, okay? Doch man wird mich mit der Zeit verstehen, anstatt Millionen blinder Fans, lieber drei, bei denen ich helfen kann. Bescheidenheit wie ein Schirm über mir, so werde ich nie nass, egal wie viel es Beifall regnet. Denn vom ersten Augenblick war ich fokussiert und du hast recht, die Soundqualität ist bloß ne 4. Doch gegen all die Seiten, auf denen ich schreib, wirkt's als Blattgold so wertlos wie Klopapier, okay? Sahne muss jede Bar eine Träne eines Kinds, das davonläuft vor Tragik und Elend. Meine Songs so wie Tremper auf der Straße des Lebens, in der Hoffnung, du bleibst irgendwann stehen auf dem Weg und nimmst mich mit durch all das Leid, das ich täglich frisst. Funny Rap ist für die anderen, nichts für dich, nichts für mich, und während ich die anderen verlasse, nehme ich dir mit all den Lyrics die Last.